Seite 23. Hörverständnis. Und da sind wir wieder mit Lepsch umohmt. Was steht heute an? Was gibt es heute Abend zu sehen oder zu hören? Erstens Klassisches. Das Gewandhausorchester spielt um 20 Uhr die Italienische von Mendelssohn Bartholdy. Genau das Richtige für süße Frühlingstage. Eintritt ab 30 Euro. Möchten Sie lieber etwas sehr Ernstes? Die Thomaner singen um 18 Uhr in der Thomaskirche Motetten von Bach. Eintritt 15 Euro. Oder lieben Sie Modernes mehr? Sehr modern. Die Tokotronics spielen im Jive ab 21 Uhr. Eintrittskarten 20 Euro. Sachsen-Rap im Underwater ab 22 Uhr. Oder mögen Sie es doch volkstümlich? Hannes Schlagmacher singt für Sie sächsische Volksmusik im Elbegarten. Eintritt frei. Und das wäre für heute alles von Lepsch umohmt, aber morgen ist ja auch noch ein Tag.